Schlussbetrachtung. Keine Frage. Der von Männern wie Rodel, Remer, Ramke und Ries initiierte nationale Widerstand ist lebendiger denn je. Die Liebe zu Volk und Heimat kann ungeheure Kräfte mobilisieren. Wir wissen das nicht nur aus der Geschichte unseres eigenen Volkes. In vielen Dingen aber steht sich der nationale Widerstand sozusagen selber im Wege. Andere Kameraden und Gruppierungen werden mit Argwohn beäugt, weil sie verschiedene Strategien gewählt haben. Man gönnt ihnen keine Erfolge, die man selbst nicht hatte. Dabei ist die Vielschichtigkeit des nationalen Widerstands seine größte Stärke und hat ihn auch gegen Verbote unangreifbar gemacht. Experimenten, von denen es gar nicht genug geben kann, stehen die meisten ablehnend gegenüber, obwohl sie doch wissen und tagtäglich sehen, dass der eigene Weg bisher auch keinen Durchbruch gebracht hat. Niemand kann heute einem anderen mangelnden Erfolg vorwerfen, da noch niemandem, auch der NPD nicht, jener durchschlagende Erfolg zu einer politikfähigen Massenbewegung gelungen ist. Ich werde oft völlig zu Unrecht als Gegner der NPD verortet. Das bin ich aber gar nicht. Ich kritisiere bestenfalls bestimmte Strategien der Partei oder ihren Umgang mit Kameraden, die nicht zu ihr gehören. Insgesamt wünsche ich der Partei Erfolg, obwohl jedem denkenden Menschen klar sein muss, dass sich gerade die NPD in einem furchtbaren Dilemma befindet. Bleibt sie erfolglos, lässt man sie gewähren. Fährt sie aber wirkliche, große, sichtbare Erfolge ein? Oder wird sie gar irgendwann einmal eine starke Fraktion im Bundestag bilden? Wird man sie verbieten? Trotzdem ist sie wichtig. Sie wird in der Öffentlichkeit als Fundamentalopposition wahrgenommen, finanziert ihre Propaganda zum Teil durch staatliche Gelder und ist durch den Einzug in verschiedene Länderparlamente dem System so nah auf den Leib gerückt wie keine andere Gruppierung des nationalen Widerstandes. Jedem, dem der Weg der NPD nicht als der richtige erscheint, steht es ja frei, eigene Wege zu gehen. Der falsche Weg ist es aber sicher, wenn heute diverse Möchtegernführerchen den größten Blödsinn verzapfen können, nur weil die Gefolgschaft ihrem Anführer intellektuell oder sogar nur körperlich unterlegen ist. Ich weiß, dass sich viele Kameraden nach einer Atmosphäre des Vertrauens und der gegenseitigen Achtung sehnen. In vielen Gruppen herrscht aber Hauen und Stechen. Der nationale Widerstand kann nur von verantwortungsvollen Unterführern aus der Bedeutungslosigkeit geführt werden. Ein guter Unterführer wird immer versuchen, seine Gefolgschaft zu sich emporzureißen. Ein schlechter hingegen drückt das Niveau seiner Gruppe auf seinen beschränkten Horizont herab und wird daher auch in jedem guten Mann keine Bereicherung, sondern lästige Konkurrenz sehen. Die Masse der Aktivisten wird auf die Dauer begreifen müssen, dass ihr Kampf ein Dienst für Deutschland ist und dass Dienst von Dienen kommt. Dem Gruppenführer jedoch, der in gewissenhafter Einsicht die Mitglieder seiner Gruppe einzig und allein an deren Einsatzbereitschaft misst und nicht an deren Präferenzen in Sachen Musik, Kleidung oder Lebensstil, wird die Zukunft gehören. Wer sich in der Gruppe geborgen und wohlfühlt, wird frohen Herzens und in freiwilliger Disziplin seinen Dienst tun, seine jeweilige Aufgabe erfüllen und seinem Gruppenführer bereitwillig folgen. Es ist das Prinzip des politischen Soldatentums, das leider heute in den Hintergrund gedrängt ein Schattendasein führt. Dabei verschafft gerade dieses Prinzip auch einer kleinen Gruppe ungeheure Schlagkraft und einen unbezahlbaren Vorteil gegenüber einem Gegner, der nach demokratischen Prinzipien organisiert ist. Statt jedoch an einem Strang zu ziehen, herrscht vielerorts eine Atmosphäre des Nebeneinander, wenn nicht Gegeneinander. Häme, Angriffe, Grabenkriege und Intrigen bestimmen das Innenleben des nationalen Widerstands in erschreckendem Maße. Wenn dieser Tage ein völlig unbekannter Aktivist im Zusammenhang mit Axel Reitz bemerkt, der habe ja jetzt 1,5 Jahre im Gefängnis gesessen und müsse sich daher erst mal wieder bewähren, so ist das einerseits schon fast zum Lachen, andererseits aber leider auch symptomatisch für den Zustand des nationalen Widerstandes in vielen Bereichen. 1,5 der besten Jahre seines Lebens dem politischen Kampf und damit dem Leben seines Volkes zu opfern, sind eine ganz besondere Art der Bewährung. Eine solche Haft nicht nur zu ertragen, sondern danach sofort wieder an der politischen Front zu stehen, beweist den ehernen Willen und die Ernsthaftigkeit des politischen Wollens des Betreffenden. Das sollte eigentlich auch dem namenlosen Aktivisten klar sein, der vielleicht schon seine letzte vorläufige Festnahme für eine Heldentat hält. Ich habe in den über 30 Jahren an zum Teil vorderster Front so viel an Gemeinheit, Lügen, Hinterlist, ja sogar Hass kennengelernt, dass es für mehrere Leben reichen würde. Der nationale Widerstand ist ein von Intrigen und Grabenkämpfen geschwächter Haufen, dem man leider in weiten Teilen jede Politikfähigkeit absprechen muss. Das große Ganze wird oft aus den Augen verloren und kleiner tagespolitischer Vorteile wegen geopfert. Damit muss Schluss sein und Hetzer und Intriganten, die ja vielfach in Lohn und Brot staatlicher Stellen stehen, dürfen keine Chance mehr erhalten, ihr zersetzerisches Werk fortzusetzen. Der Weg zur vielfach zitierten, aber selten gelebten, verschworenen Gemeinschaft ist lang und steinig. Beginnen wir doch damit, über Partei- und Organisationsgrenzen hinweg anzuerkennen, dass es eine Pflicht zur Kameradschaft gibt und dass umgekehrt nur derjenige das Recht auf Kameradschaft einbüßt, der sich selbst aktiv am Geist der Kameradschaft vergangen hat. Solange wir es zum Beispiel mit unbewiesenen Gerüchten über einen Kameraden zu tun haben, sollte sich die Aufmerksamkeit der Gruppe weniger auf das Opfer der Intrige als vielmehr auf den Verbreiter der Gerüchte konzentrieren. Es ist meine feste Überzeugung, dass früher oder später eine revolutionäre Bewegung gegen Kapitalismus, Internationalismus und Globalisierung auftreten und nicht nur in Deutschland, sondern mindestens in ganz Europa ihren Siegeszug antreten wird. Für diesen Fall wage ich schon jetzt zwei Prognosen. Erstens, diese Bewegung wird sich der klassischen Verordnung rechts oder links entziehen, sich aber dennoch für das Lebens- und Existenzrecht der Völker und Nationen einsetzen. Und zweitens, 90% derer, die heute im nationalen Widerstand das große Wort zu führen trachten, werden dieser neuen revolutionären Bewegung entweder gar nicht angehören oder aber nicht in führender Position. Dennoch kann der nationale Widerstand in seiner Gesamtheit Ideenschmiede und personelles Reservoir für diese neue Bewegung werden. Der Revolutionierung der Völker Europas muss die Revolutionierung des nationalen Widerstandes in Deutschland vorausgehen. Eine Aufgabe, die jeden Einzelnen von uns betrifft. Schluss mit der Realitätsverweigerung vergangener Jahre. Deutschland hat die zwei verheerendsten Kriege der Menschheit verloren und war nach dem zweiten dieser Kriege seinen Feinden völlig hilf- und wehrlos ausgeliefert. Wir können das Rad nicht zurückdrehen und die schreckliche Vergangenheit ändern. Aber die Zukunft können wir ändern. Alle gemeinsam. Den Blick fest auf das Fernziel gerichtet, nämlich unseren geschundenen Planeten aus den raffgierigen Händen des Raubtierkapitalisten zu befreien. Wenn mich heute, da wir eine kleine, nahezu mittellose politische Randgruppe sind, jemand fragt, wie wir das denn bewerkstelligen sollen, dann kann ich ihm nur antworten, dass wir keine Wahl haben. Denn der Sinn unseres Kampfes ist nur Freiheit oder Vernichtung. Und mit der geschundenen Natur wird es kein Arrangement geben. Lassen wir die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu, sind wir dem Untergang geweiht. Wollen wir aber leben und wollen wir das für die kommenden Generationen nicht nur dieses Volkes, dann muss eben die Macht der internationalen Kapitalsverbrecher gebrochen werden. Lasst uns daher heute unsere gesamte Kraft dafür einsetzen, dass spätere Generationen in Glück und Freiheit lebend feststellen müssen, dass der Kampf um die Befreiung der Völker Europas und gegen die Versklavung der Menschheit seine Wurzeln auch im nationalen Widerstand Deutschlands hatte. Wenn Deutschland aber stirbt, dann geht das Licht der Welt aus. Unser Leben für Deutschland, Europa erwacht.